vacker. Druck und Stress oder tun, was dir gefällt. Mit Freunden nachts um die Häuser ziehen oder dich nur in die Arbeit knien. Strand und Meer zu erholen. Du kannst wählen, Zeit oder Geld, Druck und Stress oder tun, was dir gefällt. Mit Freunden nachts um die Häuser ziehen. Bei dir fehlt.